Deutschlandfunk Kultur Tonart. Günter Schickert, er gilt als eines der am besten gehüteten Geheimnisse des Krautrocks. Der Berliner hat als Pionier der Echo-Gitarre erst in jüngerer Zeit Anerkennung für seine kosmische Musik aus den 70er Jahren gefunden, vor allem in Großbritannien und den USA. Und jetzt veröffentlicht Günter Schickert mit Nachtfalter ein neues Soloalbum, auf dem sein Krautrock erstaunlich zeitgemäß klingt, was vielleicht auch an Andreas Spechtel von Japanik liegt. Der hat nämlich kräftig an dieser neuen Platte mitgearbeitet. Andreas Dewald hat lange mit Günter Schickert gesprochen über Gegenwart und Vergangenheit und über die Faszination des unbeirrbar motorischen Krautrockbeats. Die U-Bahn hat mich sehr stark geprägt. Die Geräusche in der U-Bahn, also über die Gleise, bock, bock, das hat einen Rhythmus. Und ich bin viel mit Bussen gefahren. Die damaligen Busse hatten Motoren, die so einen Drive hatten. Der Motor hatte einen Drive. Der hat halt so einen Rhythmus gemacht, der richtig nach vorne ging. Vor allen Dingen, wenn die im Leerlauf standen, dann war das war immer ein Drive. Und glaube ich, diese Dinge habe ich sehr stark übernommen. Und die sind in meinem Wesen sozusagen verankert. Der motorische Beat. Er ist das pochende Herz des Krautrock. Maschinell, monoton, roboterhaft. Ein Faszinosum, das bis heute Musiker weltweit inspiriert. Anfang der 1970er Jahre zum ersten Mal zu hören bei Can und bei Neu, bei Kraftwerk oder Tangerine Dream. Und auch bei Günter Schickert, einem der großen Vergessenen des Krautrock. Er war Ende der 1960er Jahre Teil der frei experimentierenden Szene im legendären Zodiac Club in Berlin. Und er überraschte 1974 auf dem Album Samtvogel mit aufregend avantgardistischen Klängen, die er aus den Echos seiner Gitarre, Umweltgeräuschen und fantasievollen Überspielungen generierte. Die Vorteile sind im Gegensatz zur Trompete zum Beispiel, das ist ja eine Gitarre, ein elektrisches Instrument, wo man ein Kabel hat, in den Verstärker steckt oder in ein Effektgerät und dann kann man die verfremden, dann kann man die Gitarre verfremden, dann kann den Klang der Gitarre bis in den Kosmos ausweiten. Ne? Weil, also es tun sich ja Kosmen auf. Phaser, Verzerrer, Echos und das kann man da eben machen. Und deswegen bin ich darauf abgefahren. Da ist so eine eigene Klangwelt entstanden. Immer wieder damit sich beschäftigen und das weitertreiben. Günter Schickert schuf auf Samtvogel eine kosmische Musik, die mit langen Stücken und düster bedrohlichen Atmosphären in Trance versetzen und das Bewusstsein erweitern konnte. Ganz ohne Synthesizer, nur mit Gitarre produziert, war sie punkig und psychedelisch zugleich. Ein Soundtrack zu wilden, studentenbewegten Zeiten, in dem sich die Gesellschaftskritik und die Freiheitsideale der 68er spiegelten. Vor allem in dem antimilitaristischen Stück Kriegsmaschinen, Fahrt zur Hölle, das Günter Schickert nach dem Mord an Benno Ohnesorg komponiert hatte. Nachdem ich diese Ermordung von Benno Ohnesorg gesehen habe, mitbekommen habe, also hautnah, da war für mich klar, dass es ohne Antimilitarismus brauchst du gar nicht erst leben. Ja, tut mir leid, mir kommen immer die Tränen, wenn ich darüber rede. Und natürlich, als Künstler bist du doch immer verpflichtet, Widerstand zu leisten und was Neues zu machen, was anderes zu machen. Etwas Neues und anderes hat Günter Schickert immer gemacht. 1980 erschienen weitere wegweisende Echo-Gitarren-Experimente auf dem Album Überfällig, verkauften sich aber nur mäßig. Schickert verlegte sich mit seinen innovativen Improvisationen ganz auf Live-Konzerte, wurde Hausmeister im Berliner Punkladen SO36 und spielte dort Musik für die auftretenden Theatergruppen. Jetzt hat Günter Schickert mit Nachtfalter ein neues Soloalbum aufgenommen, zusammen mit dem wesentlich jüngeren Musiker Andreas Spechtel von der Band Japanik. Darauf knüpft er an seine einzigartige frühe Klangästhetik an, bezieht aber moderne Loop- und Computertechnologie mit ein und beschäftigt sich inhaltlich auch mit den drängenden Problemen der Gegenwart. Das ist einer der größten Fehler der Menschheit, dass sie die Autos erfunden haben und dass sie sich so einsetzen, wie sie sie einsetzen. Ich habe nichts gegen Autos, ich habe nichts gegen LKWs, ich fahre gerne mit dem Auto mal rum. Aber in der Stadt ein Auto zu haben, ist doch der helle Wahnsinn. Wie kann man denn mit dem SUV hier durch die Stadt fahren? wo eigentlich 20 Leute reinpassen, aber nur einer drin sitzt. Als Pionier der Echo-Gitarre wird Günter Schickert heute von Krautrock-Enthusiasten in aller Welt gefeiert. Und ein so eindrucksvolles Album wie Nachtfalter dürfte die Wertschätzung noch steigern. Denn neben deutschen Musikern wie Manuel Götsching und Achim Reichel hat auch Günter Schickert den Boden bereitet, auf dem sich später britische New Wave-Gitarristen bewegten, die ebenfalls Echo-Effekte einsetzten. The Edge von U2 etwa, Andy Summers von The Police oder Charlie Burchell von den Simple Minds. So will Günter Schickert, der jetzt 70 wird und gesundheitliche Tiefschläge zu verkraften hatte, weitermachen mit seiner visionären Musik. Wenn ich diesen nicht hätte machen können, wäre ich inzwischen schon längst verrückt, schon verrückt geworden. Man kann seine inneren Zustände verarbeiten in der Musik. Ne? Und man kann ohne bewusst jetzt direkt über irgendein Problem nachdenken, sondern man kann Musik machen und dabei lösen sich Ängste und Spannungen, die lösen sich in der Musik. Dadurch bleibt man gesund. Nachtfalter heißt das neue Album von Günter Schickert, dem großen Vergessenen des Krautrocks. Er hat dort mit Andreas Spechtel von Japanik zusammengearbeitet. Und dieses Album erscheint morgen auch auf Vinyl.